Galveston im Doppelpack, Jimmy Webbs eigene Version und danach viel bekannter die Hitsingle von Glen Campbell. Eine Art Country-Supergruppe sang 1985 das Webb-Lied Highwayman, und zwar die Herren Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash und Kris Kristofferson. In diesem Fall war es mal umgekehrt, nicht Webb sang ein Stück, das vorher schon in anderer Fassung bekannt war, sondern er war selbst für das Original verantwortlich, 1977 auf seinem Album El Mirage, übrigens produziert von George Martin. Hier aber dieses Highwayman einige Jahre später.